HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert. Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles. Geehrt von ihrem Land, ausgezeichnet von ihrer Königin und geliebt von Amerika. Hier sind die Beatles, sagt Ed Sullivan, der berühmte Fernsehmoderator, und er grinst leicht gequält. Sullivan merkt gerade, dass ihm hier keiner zuhört. 55.000 meist sehr junge Menschen im New Yorker Shea Stadium kreischen so laut sie können, dagegen kommt kein Ansager an. Aus den Katakomben des Stadions kommen vier junge Männer. Drei davon tragen eine Gitarre in der Hand. Sie sind einheitlich gekleidet, dunkelblaue Hose, beigefarbenes Jackett ohne Kragen. Polizisten halten sich die Ohren zu. Fans kreischen, Fans weinen, Fans fallen in Ohnmacht, bevor die vier Typen überhaupt die Bühne erreicht haben. Dann geht's los und das Kreischen wird lauter. Am 15. August 1965 erreicht die Beatlemania in den USA ihren Höhepunkt. Mehr als 55.000 Besucher spülen $304.000 in die Kassen der Veranstalter. Absolute Rekordzahl. Weniger beeindruckend die Zahl 100. Sage und schreibe 100 Watt hatten die Verstärker, die die Firma Vox den Beatles extra für ihre Amerika-Tournee spendiert hatte. Mit 100 Watt gegen ein Stadion von kreischenden Teenagern anzukommen, das ist etwa so aussichtsreich wie den Rasen des Shea Stadiums mit der Nagelschere zu schneiden. Die Beatles verstehen buchstäblich ihr eigenes Wort auf der Bühne nicht. Sie hören nicht, was sie da spielen. Die Fans hören auch nichts außer ihrem Kreischen. Viele fallen in Ohnmacht, andere durchbrechen die Polizeisperren und stürmen den Innenraum. Und alle sind glücklich. Man nennt das Beatlemania. Und es ist auch die Geburtsstunde dessen, was wir heute kennen als Stadionrock. Apropos Stadion, Rückblende. Vom August 1965 in den April 1964. Wir schalten um nach Liverpool ins Stadion an der Anfield Road. Der FC Liverpool bestreitet sein letztes Heimspiel der Saison. Mit einem Sieg kann Liverpool englischer Meister werden. Und wir hören mal rein in The Kop. The Kop ist die berühmte Fankurve im Stadion an der Anfield Road. Hier stehen 28.000 Fans und singen 90 Minuten nonstop. Das heißt, genauer gesagt stehen da 28.000 Männer. Keine einzige Frau ist in der Masse zu erkennen. Und die Männer schunkeln beim Singen, eine wogende Masse, die sich völlig beseelt dem Spiel hingibt und ihren Gesängen. Und was singen die Fußballfans in Liverpool im April 1964? The music the crowd sings is the music that Liverpool has sent echoing around the world. Die Fans singen die Musik, die von Liverpool aus die Welt erobert hat. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Sechs Wörter werden zur Signatur einer neuen Epoche. Der Beat und das Yeah werden zu Synonymen einer Jugendkultur, die sich abgrenzt von der Welt der Erwachsenen. Die Musik des Augenblicks heißt jetzt Beatmusik. Rock'n'Roll war gestern. Der Rock verschwindet erstmal in der Altkleidersammlung. Erst zum Ende der 60er ist wieder von Rockbands die Rede. Die Beatles, der Beat und das Yeah. Die Kulturindustrie entdeckt die Jugend als Zielgruppe. Die Beatles, der Beat und das Yeah werden ausgebaut zu einem integrierten Lifestyle. Beatles-Frisuren auf dem Kopf, Beatle-Boots an den Füßen, dazwischen Beatles-Anzüge, an den Wänden Beatles-Plakate, im Kino Beatles-Filme, auf dem Plattenspieler Beatles-Platten. Die Beatles kurbeln die Wirtschaft an. London wird zur Jugendhauptstadt der westlichen Welt. Es heißt jetzt Swinging London. Wie konnte es zu dieser Beatlemania kommen? An der Musik allein kann es doch wohl nicht gelegen haben. Nein, das wusste ja schon Hans Eisler, der deutsche Komponist. Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Elvis beim Militär in Bad Nauheim oder Friedberg, Elvis in seichten Filmen in Hollywood oder Hawaii, Eddie Cochran, Buddy Holly und James Dean sind tot, in den Charts regieren biedere Schnulzensänger und brave Schlagerfräuleins. Die frühen 60er Jahre sind keine gute Zeit für aufregenden Pop. Die ach so rebellische und glamouröse Zeit des Rock'n'Roll, sie verschwindet im Rückspiegel, eine trügerische Fata Morgana. In dieses Vakuum stoßen 1962 vier Typen aus der nordenglischen Industriestadt Liverpool. Love, love. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Whoa, love me do. Am 5. Oktober 1962 veröffentlichen die Beatles ihre erste Single, Love Me Do. Auf dem Cover vier junge Männer in hellblauen Anzügen mit Krawatte. Paul und Ringo stehend, davor John und George sitzend. Eine strenge Choreografie zwingt die beiden, ihre Beine parallel übereinander zu schlagen. Es sieht nicht aus wie der Beginn einer neuen Epoche. Und es klingt nicht wie der Beginn einer neuen Epoche. Liebe, liebe mich. Du weißt, ich liebe dich. Ich werde immer ehrlich sein. Also bitte liebe mich. Wow, liebe mich. Wohin, woher? Auch auf Deutsch wird aus dem Schüttelreim kein poetischer Höhenflug. Der Höhenflug in den britischen Charts endet für die Beatles auf Platz 17. Come on, come on. Doch schon Please Please Me, die nächste Single, landet auf Platz 2. Und im Spätsommer 62 schaffen es die Beatles zum ersten Mal an die Spitze der Hitparade. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. Mit From Me to You nimmt die Beatlemania Fahrt auf. Am Ende des Jahrzehnts haben die Beatles alle Rekorde gebrochen. I Want to Hold Your Hand ist mit 5 Millionen Exemplaren die meistverkaufte Single der 60er Jahre in den USA. Von Can't Buy Me Love werden allein am Tage der Veröffentlichung 940.225 Stück verkauft. Im Februar 1965 haben die Beatles weltweit 100 Millionen Platten verkauft. Im August 1966 sind es 150 Millionen. 1969 erreichen sie die 300-Millionen-Marke. Die Beatlemania wird in den 60ern zum globalen Phänomen. 26 Nummer-1-Hits in Australien, 22 Nummer-1-Hits in Kanada, 22 Nummer-1-Hits in Schweden, 21 Nummer-1-Hits in den Niederlanden, 21 Nummer-1-Hits in Norwegen, 20 Nummer-1-Hits in den USA, 18 in der Bundesrepublik Deutschland, 16 in Hongkong, 15 in Neuseeland, 13 in Malaysia, 8 in Simbabwe, 5 in Finnland, 2 in Äthiopien. Einen Rekord für die Ewigkeit schaffen die Beatles am 4. April 1964. Da halten sie 12 Positionen in den Billboard Hot 100, darunter die ersten 5 Plätze. An der Spitze steht Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Ich sorg mich nicht so sehr um Geld, denn Geld kann mir keine Liebe kaufen. Can't Buy Me Love steht schon exemplarisch für die musikalischen wie textlichen Fortschritte der Beatles. Die Erkenntnis, dass man mit Geld keine Liebe kaufen kann, ist zwar nicht wirklich bahnbrechend. 1964 allerdings schon ein kleiner Affront gegenüber einer Erwachsenenwelt, die vor allem an materiellem Wohlstand orientiert ist. Mit Songs wie Can't Buy Me Love formulieren die Beatles eine jugendliche Alternative zum Erwachsenenleben im Hamsterrad der verregelten Arbeitswelt. In dieser Welt löst ein sogenanntes Einschließungsmilieu das nächste ab. Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus. Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie. Das konstatiert 1990 der französische Philosoph Gilles Deleuze in seinem berühmten Aufsatz über die Kontrollgesellschaften. Vielleicht beginnt ja die Krise der Einschließungsmilieus mit der Beatlemania, mit harmlosen Songs wie Can't Buy Me Love. Teenager und junge Erwachsene wollen sich nicht mehr einschließen lassen. Sie wollen nicht mehr nur dem Geld hinterherrennen, Sie wollen nicht den Drill der Fabrik und auch nicht den Drill des Militärs. Sie wollen ihr Leben genießen. Zum äußeren Symbol der Beatlemania werden 2-3 Zentimeter männliches Haupthaar. Es sind nicht mehr als diese 2-3 Zentimeter auf den Köpfen von John, Paul, George und Ringo, die den Unterschied ausmachen. Den Unterschied zwischen einer normalen Frisur und einer Beatles-Frisur. An den Haaren der Beatles scheiden sich die Geister. Die Alten sind geschockt, die Jungen lassen sich den Pilzkopf nicht verbieten. Ich will meine Beatles-Frisur tragen. Und mir ist egal, was die Leute sagen. Das singt 1964 eine heute vergessene Band namens The Twillers. Im selben Jahr wollen The Bulldogs so sein wie like John Paul, George and Ringo. Während ein gewisser Dick Lord schon zufrieden ist, könnte er bloß so sein wie Ringo. Ringo. Ringo. Ringo. Der arme Dick Lord. Er lernt Schlagzeug spielen, er lässt sich die Haare wachsen, er versucht alles, weil er glaubt, dass seine Freundin in Ringo verliebt ist. Am Ende aber kommt raus, she said she loved the Rolling Stones, not Ringo. Tja, sie liebt die Rolling Stones, die großen Rivalen der Beatles. Ein Beatle kennen, mit einem Beatle verheiratet sein oder gleich selbst ein Beatle sein. Solche Wünsche treiben in diesen Jahren Millionen von jungen Menschen um. A Beatle I Wanna Be singt ein gewisser Sonny Curtis. Bei Bobby Wilding heißt es I wanna be a Beatle, so I can go and play. Während Murray Kellam nur davon träumt, ein Beatle zu sein. Yeah, I dreamed I was a Beatle last night. In der heißen Phase der Beatlemania zwischen 63 und 65 werden hunderte von solchen Songs auf den Markt geworfen. Alle wollen ein bisschen profitieren vom Beatles-Fieber. Beziehungsweise von der Beatlemania. Beatlemania. Beatlemania. Die Beatlemania hat die Welt im Griff, aber um die Ecke lauert schon die Anti-Beatlemania. Die bricht aus, als John Lennon 1966 in einem Zeitungsinterview behauptet, wir sind populärer als Jesus Christus. In England wird der flapsige Spruch ignoriert. Als er kurz darauf in den USA veröffentlicht wird, bricht buchstäblich die Hölle über die Beatles herein. Ihre Platten werden öffentlich verbrannt, es kommt zu Anti-Beatles-Demonstrationen, viele Radiostationen nehmen ihre Musik aus dem Programm. Die Anti-Beatlemania reicht von Mexiko über Südafrika bis nach Spanien. Die folgende US-Tour wird von Protestaktionen und von Todesdrohungen begleitet. Auch der Ku Klux Klan agitiert gegen die Beatles. Bei einer Pressekonferenz versucht Lennon, sich dem amerikanischen Publikum zu erklären. Hätte ich gesagt, das Fernsehen ist heute populärer als Jesus Christus, damit wäre ich vielleicht durchgekommen. Ich wollte sagen, dass die Beatles mehr Einfluss auf junge Leute haben als Jesus. Das gilt für England mehr als für Amerika. Aber so wie ich es gesagt habe, war es falsch. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir besser oder größer sind als Jesus oder als Gott. Nicht größer oder besser, aber vielleicht ein bisschen populärer bei den jungen Leuten. When I was younger than today.